3.2 1 Warum rennst du so? Der Zug hat sowieso Verspätung. Wir kommen eh nicht mehr pünktlich. 2 Ob es heute wohl noch regnet? Der Himmel ist so grau. 3 Der Wein schmeckt aber gut. Bei dem Preis hätte ich das ja nicht erwartet. Ja, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Nimm dir ruhig noch ein Glas. 4. Du hast dein Portemonnaie verloren? Das ist aber ärgerlich. 5. Ich weiß einfach nicht, wo ich den Autoschlüssel hingelegt habe. Tja, das ist nicht zu ändern. Dann musst du eben mit dem Fahrrad fahren. 6. Und jetzt erzähl doch mal, wie geht's euch so? Also, dass wir umgezogen sind, weißt du ja. Du hast uns ja schon besucht. 7. Du hast ja schon wieder das Licht angelassen. Darüber haben wir doch gerade gesprochen. 8. Seit wann bist du eigentlich aus dem Urlaub zurück? Hast du denn auch viele Fotos gemacht?